Diese Folge von Fanboys wird präsentiert von Wire, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation. Ja, und da wir jetzt schon mal einen Sponsor haben, mit dem man tatsächlich nicht nur chatten, sondern auch Audio übertragen kann, ganz sicher natürlich, habe ich mir dafür probieren einfach mal heute das aus. Hinter den Kulissen muss man wissen, wir sind ja sehr selten noch an einem Ort. Ich bin ja immer in Berlin und der Rest ist immer in München. Hallo Tobi an der Stelle. Hallo Martin. Und wir nehmen zwar jeweils lokal auf und mischen dann jeweils die guten Aufnahmen zusammen, so mit dem Podcast nennt man das Double Ender, aber wir brauchen natürlich trotzdem irgendwie eine Verbindung zwischen uns beiden, dass wir uns auch hören. Und da benutzen wir normalerweise FaceTime und heute probieren wir mal Wire aus und ich muss sagen, das klingt gut. Ja. Ja. Kann man nichts dran aussetzen. Ich höre den Tobi gut, er hört mich gut und die Latenz ist auch einwandfrei. Wir hören uns. Zusätzlich ist auch noch alles super sicher. Dass auch keine unserer Podcast-Geheimnisse hier vorab schon ausplaudert. Dass ja keiner live hört. Ja, nein, aber okay, das war dumm formuliert. wie wir vor zwei Wochen schon gesagt haben, Wire gibt es quasi für alles außer Waschmaschine und Toaster, sprich macOS, Linux, Windows natürlich, iOS, Android und auch im Webbrowser. Und runterladen könnt ihr Wire unter fanboys.wire.com und dann geht's jetzt auch los mit der Folge. Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und dem Martin. Jetzt musstest du erst überlegen. Ja, und dem Martin. Ich habe so nach rechts geguckt und dann saß da keiner und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ja, ja. Was machen wir nur ohne Marcel? Guter Stichpunkt. Marcel ist ja, wie gesagt, oder wie letzte Woche gesagt, nicht unter uns hier in Deutschland, sondern ist in San Francisco und besucht die Games Developer Conference. Yes. Und wir erwarten gespannt seine Rückkehr, aber wir haben natürlich auch, oder wir haben nicht natürlich, aber wir haben diese Folge tatsächlich eine kurze Außenkorrespondenten-Sektion, die kommt dann gleich. Erst müssen wir allerdings unsere Obligation erfüllen, was den Zahlenfakt angeht. Und da Marcel ja, wie gesagt, heute nicht dabei ist, habe ich es auf mich genommen, einen Zahlenfakt rauszusuchen. Und wie ich das halt so mache, ist irgendwie die Zahl bei Google eingeben und das absurdeste Ergebnis rausschreiben. Ich glaube, Marcel macht das auch nicht anders. Moment, hast du. Du kannst doch nicht sein Geheimnis, sein Secret Recipe verraten. Oh Mist, das hätte ich nicht. Hey. Ich habe 283 bei Google eingegeben bin auf einer absurden Fanboys, Power Rangers Fanseite gelandet, Fanwiki gelandet. Und bei den Power Rangers gibt es wohl eine Figur, die heißt, kannst du mal kurz? Ich habe gerade die Agenda. Im Japanischen heißt sie Naputa Nihachi-san. Genau, Raptor 283. Nihachi-san. Die ist wohl irgendwie im 41. Super Sentai-Team, was mich auch extrem gestresst hat, dass es so viele Sentai, die Super Sentais gibt. Oh Gott. Also die Power Rangers sind in keinster Weise tot. Sie bekommen ja demnächst wieder einen neuen Kinofilm auch, habe ich gesehen. Also einen US-Kinofilm sogar. Aber in Japan proliferiert man da. Und Raptor 283 ist irgendwie Kommandantin einer irgendwie Space-Organisation gewesen. Und dann ist irgendwie der pinke Power Ranger geworden oder so ähnlich. Wenn ihr euch mal so in einem Rattenloch, in einem Rabbit Hole, wollte ich eigentlich sagen, also in einem, wie sagt man da auf Deutsch? Ich sage immer nur Rabbit Hole, weil irgendwie Hasenloch ist irgendwie meh. Wenn ihr euch quasi in einer Klickstrecke sozusagen verlieren wollt oder in das Internet reingraben wollt, kann ich dieses Power Rangers Fan-Wiki sehr empfehlen. Das sind die absurdesten Dinge und ich habe auch selten so geguckt, wie ich gesehen habe, dass es irgendwie Paul und das mit pinken Flügeln gibt. Aber das nur am Rande. Lass uns zurückfinden zum eigentlichen Thema. Ich muss mich noch kurz entschuldigen, weil meine Stimme so ein bisschen angegriffen ist. Ich war jetzt lange, lange krank und werde gerade wieder gesund und es klingt noch nicht so, wie es klingen soll, aber das nur am Rande. gut. Kommen wir gleich zum ersten Punkt auf der Agenda. Und das ist tatsächlich Marcel, der uns beglückt aus San Francisco. Hallo Marcel. Ja, hallo. Marcel hier quasi live aus San Francisco. Ich bin auf der Game Developers Conference. Heute ist schon Donnerstag. Wir sind alle schon ein bisschen durch hier. Spannend war es auch dieses Jahr wieder. Ich glaube, zum ersten Mal gab es einen eintägigen Track über Brettspiele. Unter anderem hat da die Entwicklerin von Quirkle gesprochen. Ansonsten natürlich sehr, sehr viele interessante Berichte über Computerspiele, viele Postmortems. Viele Videos davon werden ja auch im Laufe der Zeit dann erhältlich sein über den GDC Vault. Es gibt auch eine Ausstellung, die beginnt immer am Mittwoch. Und da möchte ich auf jeden Fall hervorheben den IGF-Stand. Also die IGF-Awards sind ja gestern vergeben worden. Und da sind immer sehr, sehr interessante Indie-Spiele zu sehen an dem Stand. Und man kann auch mal mit den Leuten drüber quatschen. Aufgefallen ist mir da zum Beispiel ein eher experimentelles Spiel, eher so eine Art Erfahrung. Islands Non-Places heißt das. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich sogar schon mal erwähnt hier im Podcast. Und gleich daneben gibt es auch noch einen Stand, wo alternative Controller gezeigt werden. Also unterschiedliche, sehr witzige teilweise Eingabemethoden für Spiele. Was mir da aufgefallen ist, ist ein Zombie-Spiel. Man spielt den Zombie und muss sich am Boden langziehen. Und die haben es so gemacht, dass sie einen Teppich auf so eine Art Rollband draufgeklebt haben. Und du ziehst dann diesen Teppich an dich ran und hast wohl als Spieler dann so ein richtig schönes Zombie-Gefühl und musst den bösen Menschen ausweichen, die versuchen, dich abzuschießen. Ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt noch 2 Tage vor uns und ich habe sicherlich noch mehr zu berichten nächste Woche und gebe zurück ins Sendestudio nach Deutschland. Ja, danke Marcel. Schöne Grüße zurück nach San Francisco. Es ist auch immer gar nicht awkward irgendwie, wenn man mit einer Aufnahme so tut, als wäre sie tatsächlich live. Naja, jetzt hast du es ruiniert. Jetzt, ich wollte noch der Aufnahme sagen, Twitter mal mehr, weil er im Moment überschwemmt er uns ja mit einer Flut von ungefähr 4 Tweets, seit er auf der GDC ist. Naja, aber du musst auch fair sein, er schickt uns im internen Fanboy-Slack schon auch immer Updates und interessante Hintergrundinformationen. Außerdem muss er sich ja seine Fakten und Recherchen und sonstige Erlebnisse für sich behalten, damit er sie hier exklusiv nächste Woche erzählen kann. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen mit Astu und so. Mit Astu? Ja, da müssen wir erst. Was Marcel intern? Geheime Internas, wahrscheinlich nicht geheim, aber lass uns da am besten nächste Woche mit Marcel drüber reden. Der kann da sicherlich dann fundierteres zu sagen. Gut. GDC sehr gut. Ist noch bis Ende der Woche, glaube ich, also quasi morgen. Dann ist Marcel auch wieder auf dem Heimweg, hoffe ich, und wird uns vielleicht dann nächste Woche berichten, was er sonst noch so erlebt hat dort. Mhm. Wo wir bei Computerspielen sind, im weitesten Sinne. Morgen kommt ja tatsächlich die Nintendo Switch raus. Das ging jetzt schneller als erwartet. Und ich muss sagen, so der Hype-Train hat mich jetzt doch noch so ein bisschen erwischt. Noch weiß ich es noch nicht, ob ich mir vielleicht morgen eine hole oder nicht. Aber irgendwie. Sind die nicht schon komplett ausverkauft? Ja, also vorbestellen kann man nichts mehr und wenn man Glück hat, kann man wahrscheinlich beim Saturn eine abgreifen, wenn man früh genug da ist, aber mal sehen. Ja. Diese ganzen Zelda-Reviews machen mich jetzt trotzdem natürlich doch irgendwie heiß drauf, auch wenn das irgendwie rational eine total dumme Entscheidung ist, 400 € für eine Zelda-Abspielmaschine auszuzahlen, aber ja, mit rational hat das ja alles nichts mehr zu tun. Was allerdings ähnlich bitter ist wie die Erkenntnis, dass man Nintendo jetzt doch wieder so viel Geld gibt für relativ wenig Inhalte, sind die Spiele selbst, die es für Switch gibt. Und damit meine ich jetzt gar kein Qualitätsurteil, sondern es ist tatsächlich so, dass die Cartridges, also diese kleinen Plastik-Vierecke, die man in die Konsole reinsteckt, die sind bitter. Hast du das mitbekommen? Ich bin das abgefahren. Ja, ich habe heute habe ich auf Twitter irgendwie gelesen, ja, Nintendo hat das, damit kleine Kinder, die nicht in den Mund nehmen und verschlucken, mit einem Geschmacksstoff versehen. Und ich habe mir gedacht, ja, hier, ihr mit euren Fake News. Und ja, dann kamen so viele Leute, die das probiert haben. Es ist offiziell beschädigt mittlerweile von Apple, von Nintendo. Und natürlich haben sich diverse Spielejournalisten nicht entblödet, irgendwie Videos und sonstiges von sich zu machen, wie sie ihre Breath of the Wild Cartridges abschlecken und dann ein nicht amüsiertes Gesicht machen. Es ist tatsächlich irgendwie so der Bitterstoff, der auch verwendet wird, wenn man jemanden das Nägelkauen abgewöhnen will. Oder wenn man irgendwie Sachen imprägniert, dass Tiere da nicht reinbeißen. Das ist irgendwie so ein ganz ganz böser Bitterstoff, der sehr eklig schmeckt. Sehr bitter. Abgefahren. Was es gibt? Ja, ja. Die News, die zählen. Oder Weltgeschehen, das mit das bewegt. Nein, das genau. Was tatsächlich so ein bisschen interessant war diese Woche ist, es gab ein Q&A von Tim Cook für Shareholder und wie üblich hat man sich jetzt da nicht auf große Details irgendwie zu zukünftigen Produktlinien irgendwie festnageln lassen, aber so zwei Aussagen waren ganz interessant, nämlich einerseits hat er gesagt, hier, wir machen noch Pro-Produkte, wartet mal ab, so, und die andere habe ich jetzt vergessen. iMacs bekommen USB-C-Ports und AMD-Grafikchips und nach einem Touchscreen-Mac gefragt, sagte er, das iPad wird immer mehr ein Laptop-Ersatz werden, aber kein Mac-Ersatz, denn der Mac kann so viel mehr. Ja, genau. Das war der Punkt, den ich tatsächlich auch interessant fand, dass sie irgendwie nach der Convergence gefragt haben von iPad und Mac und dass er gesagt hat, dass das iPad zwar noch mehr Dinge können wird in Zukunft, aber dass es jetzt irgendwie nicht absehbar ist, dass sich das irgendwie auf ein Produkt runterschrumpft, weil der Mac irgendwie zu powerful ist und das iPad irgendwie zu spezialisiert. Das klingt ja alles hoffnungsvoll für Leute, die so nach einem Desktop-Mac lechzen. Ja, ja. Es bleibt zu hoffen, dass diese Dinge, die sie angeblich in Sachen Pro in der Entwicklung haben, dann auch irgendwann mal Früchte tragen. Es ist ja so ein bisschen überfällig. Mhm. Ich habe jetzt nicht den aktuellen Count nachgeguckt, wie viele Tage der Mac Pro alt ist, aber ich glaube, dass bevor die Zahl vierstellig wird, sollte Apple da mal agieren. Ja. Ja, und der Mac Pro war ja auch so richtig das Pro-Gerät ist er ja auch nicht geworden, ne? So ja, es war halt eine schöne Maschine, aber es war jetzt nicht irgendwie es war halt eine gut designte Maschine, die jetzt nicht unbedingt halt so dieses Workhorse dann geworden ist, dass es halt hätte werden können. Ich fand an sich eine ganz gute, also es war ein gutes Gerät von Apple. Ich denke, man muss da auch immer gucken, was sich die Leute erwarten und was Apple als Produkt, was für Apple als Produkt Sinn ergibt. Und es macht ja keinen Sinn für Apple, irgendwie da jetzt so einen Kasten rauszubringen, der im Prinzip halt ein PC ist, den man gut aufrüsten kann und was nicht alles. Es muss halt schon auch ein Mac sein. Und da ist der Mac Pro eigentlich schon ein ganz gutes Kompromissdings gewesen. Ja, aber mal sehen, wo da die Reise hingeht und ob irgendwann mal was passiert. Wir warten gespannt. So ein bisschen ist mir das auch persönlich peinlich, weil ich, nachdem ich auf meiner, weiß nicht, ersten, zweiten die WWDC-Keynote war und Steve dann gesagt hat, so und jetzt, nee, wahrscheinlich war es in einer späteren Session und das hat nicht Steve, sondern der andere Steve gesagt. Jedenfalls, jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Graphics Professionals, Sound Professionals etc., warum ihr einen PC braucht. Jetzt gibt der Mac wieder das her. Und das habe ich dann halt auch allen Grafikern und so, die ich kannte, gesagt. So, ihr habt jetzt keine Ausrede mehr. Und jetzt im Moment traue ich mich denen nicht mehr unter die Augen kommen, weil die dann wahrscheinlich sagen würden, warum verarscht du uns? Naja, anyway, wir hoffen. Wir hoffen und wir beobachten das weiter. Wo wir gerade bei Mac-Hardware sind und nicht gut genuger Mac-Hardware sozusagen, sei kurz angemerkt, es gibt Neues von Oculus. Nämlich, man hat sich jetzt mal wieder zu einer Mac-Kompatibilität geäußert. Und die Aussage ist, ja, nee, das lohnt sich nicht. Mhm. Also die genaue Aussage ist, dass sie das in regelmäßigen Abständen halt immer mal wieder evaluieren, ob das jetzt gerade Sinn ergibt. Und gerade ist es wohl nicht so, dass es Sinn ergibt. Der Aufwand würde den Nutzen jetzt nicht irgendwie begründen. Es ist zumindest jetzt nicht mehr die Aussage, dass die Hardware-Plattformen, die Apple verkauft, alle zu langsam sind für ein Oculus. Gerade das neue MacBook Pro dürfte ja irgendwie zumindest grob so in die Regionen reinkommen, wo es Sinn ergeben würde. Aber es lohnt sich halt im Moment nicht für Oculus tatsächlich die Software auf Mac zu portieren und dementsprechend passiert auch nichts. Ja. Ja. Außerdem am Rande kann man anmerken, dass sowohl die Oculus als auch die Touch Controller jeweils $100 billiger geworden sind. Gerade eben. Mhm. Und jetzt 500 und $100 kosten. Das heißt, für $600 bekommt man jetzt so das ganze Paket und spart da einiges. Also es ist die PlayStation, der PlayStation VR-Controller, das Set kostet, glaube ich, 400 ungefähr. Also die kommen da schon in die Nähe. Das ist durchaus. Wenn ist bei dem Set auch sind, ist bei dem Set zwei Move-Controller dabei oder nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Wieder kritisch nachgefragt und in den Fuß geschossen. Ja, aber die VR-Sachen werden billiger und Sony hat ja auch irgendwie jetzt vor kurzem verlauten lassen, dass PlayStation VR weitaus besser performt, als sie gedacht hätten, dass es performen würde. Das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Aussage so in Sachen Maßstab. Also verkauft sich nicht so schlecht, wie wir dachten. Aber ja. Mal sehen. Auch eine mittlerweile fast eine Institution in dieser Sendung, die Nachricht, dass Twitter irgendwas mit Abuse macht und versucht, das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja. Diesmal sogar Features, die so halbwegs Sinn ergeben, oder? Ja, und das ist die zweite Meldung in a row, wo wir die Sachen, die Twitter macht, die Maßnahmen, die Twitter macht, nicht komplett scheiße finden. Ja. Was man wohl demnächst machen können wird, ich hatte das gestern mal verifiziert, aber es war noch nicht outgerollt, wie man so schön sagt auf Deutsch. Man wird Accounts muten können, die einen Standard-Avatar haben, also sogenannte AIA-Accounts. Man wird Accounts muten können, die ihre E-Mail nicht verifiziert haben und welche, die ihre Telefonnummer nicht verifiziert haben. Das heißt, dass man hat da so mehrere Optionen, Accounts quasi wegzufiltern. Außerdem war noch, sie bauen das Reporting jetzt mit in die App ein, so wie es Instagram das zum Beispiel auch hat. Also nicht nur das Reporting selbst, sondern auch das Feedback so, also was jetzt mit deinem Report passiert ist und ob da jetzt irgendwas passiert oder nicht, das siehst du dann auch in deinen Notifications. Ja, sie wollen auch mehr Feedback geben und detaillierteres, also wir haben deinen Report bekommen und wir tun jetzt was oder wir tun jetzt X. Sie sagen nicht genau, ob sie dann sagen, was sie machen, was ja auch wieder eine Datenschutzfrage ist, also so auch auch wenn irgendwie jemand harasst oder so, dann braucht trotzdem nicht jeder erfahren, was der jetzt genau für eine Strafe bekommen hat, vielleicht doch. Jedenfalls ist es da nicht genau spezifiziert. Und ein Feature, das ich noch gerade sehe, ist, die Muterei wird etwas besser zu kontrollieren. Also du kannst sagen, wie lange du muten willst. Und ja, da ziehen sie halt irgendwie Features von allen anderen Twitter-Clients nach. Das ist im Grunde gut so. Ja, also dass man so einen Zeitraum angehen kann von einem Tag, eine Woche, einen Monat fürs Muten ist sehr gut. Ich weiß allerdings nicht, ob das Muten sich immer noch nur auf die Notifications bezieht. Also dass sie irgendwie nicht in deinen Replies auftauchen oder ob es auch für die Timeline funktioniert. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, die Frage ist halt, wie die das sehen, weil hier steht, the mute feature lets you remove certain keywords, phrases or conversations from your notifications. Wenn die jetzt tatsächlich das so sehen, Notifications sind distinct von der Timeline, dann kriegst du nur keine Pushes mehr dafür. Wenn die das irgendwie so alles zusammen sehen, dann kannst du so richtig muten. Ich denk mal, du kannst so richtig muten, alles andere wäre Unsinn. Also der Zustand, wie es momentan ist, ist, dass wenn du halt was mutest, dann taucht das für dich nicht auf als Notification oder Menschen. Aber wenn du jetzt irgendein Wort mutest, dann siehst du trotzdem noch Tweets mit diesem Wort, die sich nicht direkt an dich richten in deiner Timeline. Oh, okay. Also und das ist halt so ein bisschen eine seltsame Entscheidung aus meiner Sicht. Ja, aber das ist komisch. Ja. Das ist echt seltsam. Nun denn. Ich finde das aber, um nochmal auf das andere Feature zurückzukommen, mit dem Reporting, dass man sieht, was mit dem Report funktioniert, passiert gerade in der App, finde ich eine gute Sache. Das finde ich auch gut in Instagram, wo ich das regelmäßig benutze, weil ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, ob du Instagram benutzt oder nicht, aber in letzter Zeit folgen mir halt ständig irgendwelche Spam-Accounts. Und es ist schön einfach, die zu melden und dann kriegt man auch innerhalb von Tagen quasi Feedback, wir haben den Account jetzt gesperrt, vielen Dank, und dann kannst du bewerten, wie gut diese Interaktion jetzt war. Das ist an sich super, super so. Bei Instagram ist es nur das Problem, dass ich halt langsam das Gefühl habe, dass die sich irgendwie darauf verlassen, dass alles reported wird und selbst da irgendwie nichts machen, und das ist ja auch nicht die Lösung. Also gerade bei Spam. Aber nun ja. Ich muss sagen, ich gucke da gar nicht, wer mir folgt. Also ich habe auch ungefähr 3 Followers oder so. Ja. Nee, ich habe halt immer so, ich gucke mir halt an, wer meine Fotos liked und wer mir folgt und so. Das ist ja eine Spalte sozusagen bei Instagram, und da tauchen halt ständig diese Lilly_Berlin und weiß nicht, Frauenname_Ort Accounts auf, die dann irgendwie als Fotos quasi alles so kleine Vierecke haben, die so im Mosaik zusammen halt dann so eine Spam-Nachricht ergeben. Sehr, sehr übel. Lustig. Nee, so einen hatte ich noch nicht. Ja. Vielleicht bin das auch nur ich. Egal. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zum Thema die Tech-Industrie und die Auswüchse, die da manchmal passieren. Ich wollte noch kurz kurz bei Twitter bleiben und anmerken, ich suche nicht das Haar in der Suppe. Wenn das eine gute Sache ist, dann will ich da nicht dran rummäkeln. Es fällt mir aber auf, dass das weiter technische Sachen sind und dass sich weiter nichts ändert daran, wie die Regeln kommuniziert und ausgelegt werden. Und da haben wir ja gesehen, dass das, dass es da einen sehr großen Spielraum gibt von Dingen, wo sie dann sagen, das ist jetzt auch ich kann jetzt nur Englisch. Das violated unsere Terms nicht. Das verletzt unsere Regeln nicht. Genau, das verletzt unsere Regeln nicht. Und wenn du dich persönlich bedroht fühlst, dann red doch mal mit der Polizei. Wenn die den Usern bessere Werkzeuge an die Hand geben, hier irgendwie Abuse zu melden und sich zu schützen, dann ist das eine Sache, aber letztendlich steht und fällt dieses ganze System damit, wie die damit umgehen, welche Art von Free Speech sie durchgehen lassen wollen und was sie nicht durchgehen lassen wollen. Und da habe ich jetzt noch keine signifikante Änderung gesehen. Ich habe auch von diesem Twitter Safety Council nie wieder was gehört nach der initialen Meldung, dass sie so viele Leute um sich geschart haben, inklusive Anita Sarkeesian etc. pp. Nee, sie haben sich halt da Feedback geholt und dann ist halt lange nichts passiert, ja. Also ich denke nicht, dass man sich davon ausgehen kann, dass also wenn sie so ein Council irgendwie einberufen, dass es dann irgendwie regelmäßig tagt und sich irgendwas tut. Was? Aber das ist doch der Twitter-Sicherheitsrat. Das ist quasi, der sitzt in New York in diesem hohen Gebäude und wenn die UN gerade nicht, ach, genau. Läuft's. Genau. Ja. Ja, du, wir behalten das weiter im Auge und vielleicht wird ja doch irgendwann mal was passieren. Es ist ja irgendwie, gerade wenn man sein Geschäft verkaufen will, dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation. Bei Snapchat sieht das nämlich ähnlich aus, um nochmal zu dem Thema zurückzufinden, das ich vorher schon einleiten wollte. Die haben ja heute, glaube ich, IPO, sprich die gehen heute an die Börse. Und gleichzeitig kommt heute so ein bisschen mal eine Story hoch, die nicht so positiv klingt und nicht so positiv ist. Es ist nämlich so, dass eine Gun Control Charity, also eine gemeinnützige Gesellschaft sozusagen, die sich der Schusswaffen des Schusswaffenproblems in Amerika annimmt und sagt, wir müssen da irgendwie mal mehr Gesetze irgendwie haben, dass nicht jeder sich eine Waffe ohne Hintergrundchecks und was nicht alles kaufen kann. Und diese Charity, diese gemeinnützige Gesellschaft, wollte auf Snapchat Events übertragen sozusagen und da irgendwie präsent sein. Und wurde dann aber von Snapchat tatsächlich angeschrieben per E-Mail, dass Snapchat es nicht sicherstellen kann, dass nicht NRA-Werbung da unter deren Beiträge sozusagen passiert. Dass man vielleicht doch überlegen sollte, auch Werbung zu schalten, dass man auch sicher ist, dass die richtige Werbung unter den eigenen Beiträgen landet und nicht die der Pro-Gun-Lobby. Und diese E-Mails, die sind schon so ein bisschen fishy und die stehen Snap jetzt nicht so gut zu Gesicht. Ja, also es hat so ein bisschen was von dem schönen Buchladen haben sie da. Oh, das ist alles sehr, sehr brennbar. Haben sie eine gute Brandversicherung? Wäre doch eine Schande, wenn dem was passiert. Genau. Und ganz klar, das Argument, das die bringen, eure Werbung, die könnte jeder kaufen. Die könnte auch die NRA kaufen. Mhm. Dann sind halt in eurem schönen Clip NRA. So läuft's halt nicht, weil die Werbetreibenden sind nicht der Boss. Die Werbetreibenden kaufen was. Und man hat trotz allem als der Content-Anbieter auch eine redaktionelle Verantwortung für die Werbung. Man darf da nicht groß... Man braucht da nicht groß eingreifen und man sieht ja auch, dass Werbung im Grunde alles darf. Aber auch, keine Ahnung, um die Mittagszeit sendet ProSieben auch keine Tittenwerbung. Ja. Und das ist schlicht und einfach so ein schäbiger Cop-out auf der Seite von Snap, dass mir fehlen so ein bisschen die Worte. Also ich würde es jetzt gar nicht als Cop-out bezeichnen, das ist schon fast eher eine Erpressung. Auch wenn man jetzt, wenn ich das jetzt nicht als die bezeichnen würde, weil das wäre ja dann rechtlich relevant. Aber man könnte da schon irgendwie Parallelen ziehen, wenn man da nicht vorsichtig genug ist. Nun ja, aber also wenn du dir zum Beispiel überlegst, Google hat ja auch ähnliche, Mechanismen sozusagen wie dein ProSieben-Beispiel. Sprich, du kannst als Werbetreibender sagen, ich möchte auf dieser und jener Webseite bitte nicht erscheinen. Und genauso kannst du als Webseite sagen, ich möchte diese und jene Werbung bitte nicht haben. Bestes Beispiel ist an der Stelle ja gerade Breitbart, die massiv boykottiert werden durch Aktivisten, die dann eben Werbetreibende anschreiben und sagen, hey, deine Werbung läuft übrigens hier auf dieser ultrarechten Verschwörungsseite. Wahrscheinlich willst du das nicht, tu mir doch mal das dagegen, hier musst du klicken. Und dementsprechend dann halt auch Breitbart quasi die Werbung abgraben und darüber halt die Finanzierung streitig machen. Aber so diese Mechanismen sind halt tatsächlich wichtig und dass Snapchat da irgendwie jetzt nicht so einen Mechanismus hat, ist das eine, das aber andererseits dann irgendwie aktiv als Druckmittel in E-Mails quasi formuliert. Ist nicht schön. Ja. Ja. Nun ja, nun denn. Soweit zu den Nachrichten diese Woche. Nächste Woche hoffen wir dann auf einen ausgiebig langen GDC-Teil. Am Rande sei nur vermerkt, dass, weil wir das beide vor der Sendung schon festgestellt haben, dass wir sonst nicht viel mitbekommen haben, aber wir haben mitbekommen, dass Firewatch 2 Preise gewonnen hat. Ja. Für Newcomer und Narrative, glaube ich. Ja. Und da freuen wir uns ja. Wobei ich muss ja sagen, ich fand den Narrative von Firewatch nicht so großartig. Aber es ist ja nicht Great Narrative, es ist Best Narrative. Und ehrlich gesagt, mir fällt dieses Jahr auch kein Spiel ein, wo ich sage, das hätte es mehr verdient. Von dem her sage ich, ja gut, legit. Und ja, ausführlich können wir das ja auch noch nächste Woche breittreten. Ich glaube, die Frage ist halt auch, wird da prämiert, wie gut die Geschichte ist oder wie gut die Geschichte erzählt wird? So, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Da hast du recht, weil erzählt wird sie grandios. Ja. Also bis auf den einen Kritikpunkt, dass am Ende alles zu schnell geht, aber das Framing für die ganze Geschichte ist echt sehr schön gemacht. Hm. Gut, dazu wahrscheinlich nächste Woche mehr mit Marcel dann hoffentlich. Und vorher aber noch der Konsumteil, der obligatorische. Ja, eine Sache. Ja. Ich grätsch da mal rein, weil ich habe Revisited, das ich vergessen habe draufzuschreiben. Oh ja. A Normal Lost Fawn, ich habe es jetzt auch durchgespielt. Nice. Es ist tatsächlich ein kurzes Spiel. Ich glaube, dass ich, also wenn ich 7-8 Stunden dran war, war es lange. Die Rätsel sind, finde ich, nett vom Niveau her. Nur eins ist richtig knackig, das allerletzte. Aber ich fand es insgesamt echt in Ordnung. Also echt cool. Gut. Und dieses, eigentlich ist es ja so ein ganzes Spiel, das nur aus Environmental Storytelling besteht. Mhm. Weil es redet nicht mit dir und du musst dir alles hochnehmen und anschauen. Und klar, es ist eine Textwüste, also okay. Und gerade später kommt man dann in Internetforen und ja, die lesen sich schon so ein bisschen authentisch, nämlich Screens and Screens of Boring Shit. Aber es hält sich in Grenzen. Meine eine Kritik ist, es kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu erklärbärig rüber. Kann aber auch einfach sein, dass ich schon mehr in der Materie drin bin und das ganze Zeug halt schon einmal gelesen habe. Ja. Insgesamt muss ich sagen, toll. Also ich kann es hier nur nochmal empfehlen. A Normal Lost Fawn ist echt ein cooles, kurzes Spiel, das Spaß macht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, weil du hast komplette Freiheit, welche Handlungsstränge du dir anschauen willst. Und je nachdem, welchen Chat du in deinem Telefon als erstes anklickst oder in dem Telefon, das du gefunden hast, siehst du eine andere Story. Und dann liest du noch eine zweite Story und dann fügen sich die Puzzlestücke zusammen und du kriegst einen neuen Blick auf alte Informationen und das Ganze ist trotzdem total rund, obwohl diese Puzzlestücke alle durch die Luft fliegen eigentlich. Ja. Und das ist schon Respekt vor dieser Leistung. Ja, also da reitet sich auch ganz gut ein in diese Erkundungsspiele sozusagen, würde ich jetzt. Also es ist ja nicht wirklich ein Walking Simulator, aber es ist halt schon das gleiche Genre auf eine gewisse Art und Weise. Stimmt. Stimmt. Ja, also nach wie vor eine Empfehlung, Normal Lost Phone. Ihr findet ein Telefon, also ihr habt quasi, euer Telefon gibt sich als ein Telefon aus, das ihr gefunden habt und eine Geschichte entwickelt sich. Gut, ich habe diese Woche im App Store in den Features was entdeckt, was so ein bisschen zu anderen Dingen passt, die wir auch schon empfohlen haben. Namentlich She Remembered Caterpillars. Es gibt nämlich ein iPhone-Spiel, das heißt Causality. Und das handelt sozusagen von kleinen Astronauten, die ähnlich wie in G-Remote Caterpillars irgendwie jeweils Farben haben und dann durch ein Labyrinth sozusagen von A nach B gehen müssen, wobei B jeweils ihre Farbe ist sozusagen. Also sie müssen auf dem farbigen Endfeld ankommen, das ihrer Farbe entspricht. Das Ding ist allerdings, die Kernmechanik ist ein bisschen anders wie in G-Remote Caterpillars. Du hast nämlich einerseits die Möglichkeit, die Zeit vor- und zurückzuspulen, Und die Astronauten laufen und du kannst quasi spulen und kannst Pause drücken und kannst dann, während das passiert, Felder beeinflussen, die so einen kleinen Pfeil haben und damit irgendwie quasi die Astronauten links, rechts, vorne, hinten laufen lassen. Mhm. Und kannst dann auch so Sachen machen wie der erste Astronaut läuft drüber, der Pfeil zeigt nach rechts und dann machst du Pause sozusagen und drehst den Pfeil und der nächste Astronaut, der dahinter läuft, läuft dann in die andere Richtung. Und dadurch kannst du also quasi Zeitpuzzle sozusagen lösen und das ist so ganz nett. Das ist jetzt, soweit ich es gespielt habe, nicht sehr schwer, aber es macht durchaus Spaß und es hat vor allem halt auch eine schöne Optik, so also dieser Zeit-Zurückspul-Effekt, der hat so eine Videorekorder-Optik sozusagen. Ja, süß. Und das ist ganz süß gemacht. Ja, cool. Dieser Zeitpuzzle ist echt inzwischen ein Genre geworden. Hm. Das ist erstaunlich, weil dass sich jemand freiwillig diese Art von Brainfuck antut, hätte ich nicht gedacht, dass das so genug gibt. Ich erinnere mich noch an so Flash-Spiele, wo du dann einen Roboter durch die Zeit schickst. Oh ja. Aber weißt du, welches ich meine? Ich komme nicht auf den Namen, aber da gab es eins. Ja, ich weiß es aber auch nicht mehr. Und es war halt auch, nach Level 4 war einfach der Brainfuck zu groß, weil du nicht mehr so, okay, da muss ich dann hier ein bisschen warten, weil ich da dann noch nicht vorbeigekommen sein werde und noch nicht die Platte gedrückt haben kann. Braid ist ja an manchen Stellen auch ähnlich. Stimmt, ja. Stimmt. Und kannst du dich an dieses Real-Time-Strategy-Spiel erinnern, das wir mal zusammen spielen wollten? Oh, richtig. Irgendwas mit Kronos, keine Ahnung. Oh ja. Das hat auch nie wirklich funktioniert, so gefühlt. Also zumindest nicht auf dem Mac. Aber in die Zeit zurückreisen und dann irgendwie mehr Panzer schon in der Vergangenheit produzieren und die dann in der Gegenwart benutzen, um in der Zukunft oder so ähnlich. Ja. So ein bisschen StarCraft mit Zeitreise. Ja. Aber das war so komplett performancelos auf dem Mac und auch so wir haben dann nachgefragt. Irgendwie. Ja, wir haben dann nachgefragt und wurden von den Entwicklern irgendwie nur angepumpt. Mhm. So, ja, was habt denn ihr für scheiß Macs? Und die können halt kein gescheites OpenGL und dann war es uns irgendwie auch zu blöd. Ja. An dieser Stelle als Überleitung habe ich gerade eine Push-Notification bekommen, die mich darauf hinweist, dass ich langsam austrockne. Lieber Martin, du trocknest langsam aus. Ja, also das ist in der Tat eine der Varianten, die passiert. Es handelt sich nämlich um eine kleine App, die einen daran erinnert, auch regelmäßig was zu trinken. Ich bin tatsächlich jemand, der das sonst vergisst und dem es dann auch vergleichsweise schlecht geht. Also ich merke, wenn ich jetzt nicht meine 2-3 Liter am Tag trinke tatsächlich oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dann kriege ich Kopfschmerzen und irgendwie bin halt nicht so auf dem Damm sozusagen. Und deswegen habe ich mir eine kleine App zugelegt, die heißt Hydrate. Ist eigentlich dafür gedacht, dass man sie mit einer Smart Bottle benutzt. Das ist eine Flasche, die quasi dann auch noch misst, wie viel du trinkst und das automatisch mit der App abgleicht. Aber du kannst sie auch ohne diese Flasche benutzen und kannst quasi manuell eingeben, wie viel du trinkst und funktioniert gut und ist halt vor allem nicht so kompliziert ist das falsche Wort, aber man kann halt schnell eingeben, wenn man was trinkt. Mhm. Bei anderen größeren, also Livesum und diese ganzen anderen Tracker, wo man dann auch das Essen tracken kann und was nicht alles, da ist mir das immer zu großer Act, irgendwie dahin zu finden und dann irgendwie einzugeben, wie viel ich getrunken habe. Und bei Hydrate geht das halt relativ schnell und einfach. Und das hilft mir tatsächlich irgendwie genug zu trinken und das sei empfohlen. Cool. Trinkt mehr, Kinder. Ja, und als letztes auf der Liste habe ich was ich gestern entdeckt habe und was mir sehr viel Freude bereitet. Nämlich, ich bin ja irgendwie durchaus jemand, der sehr gerne YouTube-Videos guckt und tatsächlich auch Leuten auf YouTube folgt und dann regelmäßig quasi die Videos guckt, die rausbringen. Manchmal möchte ich allerdings auch irgendwie unterwegs YouTube-Videos gucken, im Fitnessstudio irgendwie was dabei haben oder ganz grundsätzlich halt irgendwie nicht darauf angewiesen sein, dass ich jetzt irgendwie meine mobilen Daten für Videos rausballern muss. Mhm. Da dachte ich mir schon immer eigentlich, es wäre doch schön, wenn man Videopodcasts abonnieren könnte von YouTube. Nun entspricht das natürlich nicht so ganz dem Geschäftsmodell von Google. Und dementsprechend geht das natürlich nicht mit nativen Mitteln. Aber es gibt da einen Webservice, der heißt podsync.net. Und der macht genau das. Mhm. Du gibst dem quasi entweder eine Playliste oder einen User auf YouTube. Und der macht dir dann einen Podcast-Feed. Dann kannst du den in deinen Podcast-Client werfen und dann lädt dein Podcast-Client Videodateien runter, wenn da neue Videos kommen. Das ist sehr praktisch. Wenn du dem Menschen, der dieses Podsync macht, auch noch einen Dollar auf Patreon gibst im Monat, dann bekommst du auch noch Zugriff auf mehr Features, namentlich nämlich, dass du auch Audio-Feeds von Videos subscriben kannst. Ah, auch schön. Das geht momentan nur als MP4, aber ist ja trotzdem ganz cool. Und ich habe so ein paar Podcasts, wo ich sowieso nicht, also wo es mir im Prinzip nur aufs Audio ankommt, also ein paar YouTube-Videos sozusagen, wo es nur aufs Audio drauf ankommt. Also ich folge zum Beispiel so einem IP-Lawyer, der regelmäßig IP-Cases zerlegt und über eine Stunde hinweg quasi so die ganzen Dokumente vorliest und erklärt, was passiert. Und naja, es ist jetzt nicht irgendwie, für die meisten ist es wahrscheinlich eher langweilig. Ich finde es ganz spannend. Und ich brauche das Video halt nicht, weil das im Prinzip halt nur sein Gesicht ist oder der Text, den er gerade vorliest. Mhm. Und da irgendwie als Audiodatei das irgendwie im Podcast Client zu haben, das ist auch eine schöne Sache. Mhm. Also, wenn ihr schon immer YouTube Videopodcasts haben wolltet, gerade funktioniert dieser Webservice sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn nicht wieder Amazon S3 abkackt. Ach ja, das war ja diese Woche auch noch. Das habe ich ganz vergessen. Aber lustigerweise fällt mir auch gerade wieder ein. Lustigerweise hat mich das gar nicht tangiert, weil ich krank auf der Couch lag und sowieso Videos geguckt habe, die bei mir lokal irgendwo waren. Dementsprechend konnte mir das Internet gestohlen bleiben an dieser Stelle. Mich hat das nur an einer Stelle tangiert. Ich wollte nämlich eine Demo-Version von einer App runterladen, die ich mir angucken wollte, und die lag da. Aber wie man hört, ist schon einiges nicht gegangen eine Zeit lang. Also Netflix hat ja auch seine ganzen Videos da liegen. Also, das ist natürlich schon ziemlich bitter. Und ich kenne jetzt die Verträge nicht genau, aber Amazon wirbt auf seinen Seiten mit 99,99% Uptime. Und das ist nicht mal ein Tag im Jahr. Ja. Also das, who knows. Weißt du schon, was jetzt der Grund war? Weil die haben sich ja recht bedeckt gehalten. Ich habe da noch nichts zu gelesen. Also vielleicht gibt es schon Informationen, ich weiß es nicht. Will ich jetzt nicht ausschließen, aber ich habe zumindest noch nichts in meinen üblichen Feeds dazu gesehen. Also ich habe gestern mal versucht, da ein bisschen nachzuforschen, und da war nur so letzte Meldung. Ja, wir haben jetzt den Fehler gefunden und die letzten Teile vom System kommen wieder online. Ganz lustig war, eine der ersten Sachen, die von der Outage betroffen war, war natürlich das Statusboard von Amazon S3, das dann immer noch weiter grünes Licht gezeigt hat, obwohl schon alles nicht mehr ging. Ach ja, Apple Statusboard lässt grüßen. Ja, ja. Lustigerweise, wenn ich jetzt gerade AWS Outage eingebe, dann Autocomplete 2016. Insofern, ich kann mich jetzt spontan gar nicht mehr daran erinnern, aber es scheint ja auch letztes Jahr schon eine gewesen zu sein. Mhm. Ja, ja. Ja, und da die alten Leute unter uns, die grummeln dann mit, damals, als es noch dieses Netzwerk gab, das dezentral aufgebaut ist, sodass einzelne Komponenten ausfallen können, ohne dass der Rest betroffen ist. Ach ja, ja. Na, wobei, naja. Also, man verklärt das auch. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn hier in Deutschland Hetzner umkippt, dann geht auch die Hälfte des deutschen Internets nicht. Stimmt. Insofern. Nun ja. Ja, soweit, so gut in Sachen Agenda heute. Wir sind am Ende der Agenda angekommen. ja, relativ kompakte Sendung, aber das macht ja nichts. Wenn ihr nächste Woche hoffentlich dann uns alle drei wieder hören wollt, dann könnt ihr einfach mit eurem Podcast-Empfangsgerät die richtige Frequenz einstellen und wieder die Folge runterladen. Martin auf dem Weg durch die Metaphern der Sendung. Nein, ich wollte einfach diese Metapher von nächste Woche wieder einschalten noch absurder gestalten. aber es ist mir fast schon nicht möglich. Also nächste Woche wieder einschalten, das heißt Fanboys. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche und Servus und Baba. Servus.